Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 901, an Goethe, Weimar am 20. Mai 1803. Hier sende ich Ihnen die vossische Prosodie wieder. Ich bin nicht weit darin gekommen. Man kann sich gar zu wenig Allgemeines daraus nehmen und für den empirischen Gebrauch, etwa zum Anfragen in zweifelhaften Fällen, wo sie vortreffliche Dienste tun könnte, fehlt ihr ein Register, wo man sich das Orakel bequem holen könnte. Ihr Gedanke, sie zu schematisieren, ist das einzige Mittel, sie brauchbar zu machen. Die Hermannsschlacht habe ich gelesen und mich zu meiner großen Betrübnis überzeugt, dass sie für unsern Zweck völlig unbrauchbar ist. Es ist ein kaltes, herzloses, ja, fratzenhaftes Produkt, ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit, und die paar rührenden Situationen, die sie enthält, sind mit einer Gefühllosigkeit und Kälte behandelt, dass man indigniert wird. Mein kleines Lustspiel hat das Publikum sehr belustigt und macht sich auch wirklich recht hübsch. Es ist mit vieler guten Laune gespielt worden, ob es gleich nicht zum Besten einstudiert war und unsere Schauspieler, wie Sie wissen, gern sudeln, wenn sie nicht durch den Vers in Respekt erhalten werden. Da Plan und Gedanke nicht mein gehörten und die Worte extemporiert wurden, so habe ich mich um die Vorstellung selbst keines Verdienstes zu rühmen. Das zweite pikarische Stück kann hier nicht mehr einstudiert werden, weil Graf und Becker in dem niemeyerischen Stück viel zu tun haben, das man ehrenhalber in Lauchstädt produzieren muss. Ich wünsche Ihnen Glück, dass Sie sich Ihr Gut mit Vorteil vom Hals geschafft haben und jetzt wieder ein freier Mann sind. Leben Sie recht wohl. Was Cotta uns Neues mitbringt, werd ich melden und zugleich ein paar Gedichte mitschicken, die in diesen Tagen entstanden. SCH. Ich vergaß Ihnen von dem jungen Schauspieler Grimmer zu schreiben, den ich neulich habe lesen lassen. Ich schöpfe recht gute Hoffnung von ihm. Er liest mit Sinn und weiß den Ton abzuwechseln. Das Leidenschaftliche trägt er mit Wärme und die Verse mit Einsicht vor. Es ist gewiss etwas von ihm zu hoffen. Da ich nun zugleich vernehme, dass einige unserer Schauspieler, ich weiß nicht warum, gegen ihn wirken, so gebe ich Ihnen zu bedenken, dass dies gerade einer der seltenen Fälle ist, wo man einen jungen, bildungsfähigen Menschen von Anstand und Figur unter sehr mäßigen Bedingungen auf die Probe bekommen kann, und was besonders zu seinen Gunsten sein möchte, ist dieses, dass er sich fast mehr zu Männer- als Jünglingsrollen zu qualifizieren scheint. Da wir diesen Winter nun vollends einige größere Flüge machen wollen, wozu unser Personal nicht hinreicht, da auch diesen Sommer zu Lauchstädt Partie von ihm zu ziehen ist, so kann ich mir's nicht versagen, Ihnen zum Vorteil des jungen Manns zu reden, der mir auch jetzt schon wenigstens so viel als Kordemann wert ist und außerdem durch sein Benehmen Achtung und Zutrauen einflößt.